Kundgabe 4994. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.11.1950. Sorge des Vaters um seine Kinder. Ihr Kinder dieser Erde seid meine Sorgenkinder, denn ihr gehet eure eigenen Wege und fühlet euch nicht zum Vater hingezogen. Und darum höret ihr nicht auf die Stimme des Vaters, die euch in aller Liebe zurückgewinnen will. Ihr gehet einen Weg, der weit abführt vom Ziel. Und darum sorge ich mich um euch, weil ich weiß, wohin dieser Weg geht. Doch als meine Kinder habt ihr auch einen freien Willen, ansonsten ihr nicht meine Kinder sein könntet. Der freie Wille gehört zum Vollkommenheitszustand, in dem ihr uranfänglich euch befandet. Darum kann ich euch nicht zwangsmäßig zu mir zurückholen, sondern euch nur stets Liebe zuwenden, die einmal, so sie euer Herz berührt, euch zu mir hintreiben wird. Wie oft aber verlängert ihr Menschen euch selbst die Zeit der Trennung von mir? Und wie oft überschreitet ihr sogar die für euch festgesetzte Erlösungsfrist? Und dann habt ihr wieder einen qualvollen Zustand zu erwarten, den aber nicht mein Zorn, sondern meine Liebe über euch verhängt, auf dass ihr das Ziel erreichet. Wieder steht ihr Menschen vor einem Wendepunkt, vor der Beendigung einer Zeitperiode, die euch für die Erlösung zugebilligt wurde. Meine Sorge um euch wird stets größer, denn die kurze Zeit, die euch noch bleibt, könnte euch noch zur Erlösung verhelfen. Ihr könntet noch frei werden von der euch drückenden Fessel, wenn ihr selbst es wolltet, wenn ihr euch meiner Führung widerstandslos hingeben würdet. Bald ist die Gnadenzeit abgelaufen. Bald macht sich die Auswirkung eures Widerstandes bemerkbar. Und ihr selbst habt die Folgen zu tragen, euren eigenen Weg gegangen zu sein, ohne auf des Vaters Stimme zu hören. Sie klingt einem jeden vernehmlich ins Ohr, denn ich spreche durch alle Geschehnisse zu euch. Euer ganzes Erdenschicksal bringt meine Liebe zu euch zum Ausdruck. Leid, Not und Kummer sind Worte der Liebe von mir zu euch, so ihr nur dessen gedenket, dass ihr meine Kinder seid, die sich vom Vater getrennt haben und die wieder zurückfinden sollen zu mir. Und nur etwas, was euch innerlich erregt und bedrückt, treibt euch zu mir zurück, bei dem ihr Schutz und Hilfe findet in jeder Not. Von selbst müsstet ihr zu mir kommen, wie ihr auch von selbst euch von mir getrennt habt. Und darum wird sich auch das Leid und die Not mehren bis zum Ende, weil sie die einzigen Mittel sind, die noch Erfolg haben können, weil ihr meinen sanften Liebeworten im Herzen kein Gehör schenket, weil mein liebevolles Locken zu mir erfolglos bleibt. Ihr seid einen weiten Weg gegangen bis zu eurer Menschwerdung. Lasset diesen Weg nicht umsonst gegangen sein. Nehmet die letzten Chancen wahr, die sich euch bieten, im Zustand des freien Willens eine Entscheidung zu treffen, die euch wieder zu rechten Kindern eures Vaters macht. Lasset die kurze Zeit, die euch noch bleibt, nicht vorübergehen, ohne dass ihr euren Willen wandelt, das heißt, ihn dorthin richtet, wo treueste Vaterliebe euch erwartet. Es eilet die Zeit, und ihr gehet einem entsetzlichen Schicksal entgegen, so ihr im Widerstand verharret und nicht zu mir zurückfindet. Denn mein Plan steht fest, seit Ewigkeit. Ein neuer Erlösungsabschnitt beginnt, weil alles den Weg der Aufwärtsentwicklung gehen muss, auf dass allen Kindern meiner Liebe Gelegenheit geboten wird, sich mir zu nähern, im freien Willen, ins Vaterhaus zurückzukehren, das sie einst freiwillig verlassen haben. Amen.